Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Solidarität mit ALIU, 4. September 2012. Am 31. August hat der Pirat ALIU aus Köln ein abgeschnittenes Schweineohr mit der Nachricht "Du bist als nächster dran" in seinem Briefkasten gefunden. Er ging im Anschluss direkt zur Polizei, um dort Anzeige zu erstatten. Dies war nicht das erste Mal, dass er Drohungen erhalten hat, bisher jedoch nur online. Grund für diese Drohung war anscheinend, dass sich Ali in der Sendung ZDF Login kritisch zur Beschneidung geäußert hat. Wir sind entsetzt über den Umgang mit Ali. Niemand hat das Recht, gewaltsam gegen die Meinung eines anderen vorzugehen. Wir stehen hinter Ali U und stehen mit ihm in Kontakt. Wir bieten ihm jede Hilfe an, die wir leisten können. Der Landesvorstand Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.